Шестой урок. Sechste Lektion. Unterhaltung in der Halle. Himmel, bin ich aber müde. Ich habe mir die Füße wund gelaufen. Sie können sich nicht denken, wo ich überall gewesen bin, was ich alles gesehen habe. Na los, heraus mit der Sprache!